SWR 2 Leben. Der Schriftsteller und Komponist Michael von Poser berichtet über seine Erfahrungen in der Beschäftigung und im Umgang mit Verstorbenen, die für ihn in besonderer Weise gegenwärtig sind. Der Tod hat mir fast alle näheren Verwandten genommen. Mein Vater ist vor über 30 Jahren gestorben, meine Mutter vor über 15. Mein jüngerer Bruder hat sich kurz vor dem Tod meiner Mutter selbst das Leben genommen. Und mein älterer Bruder ist vor ein paar Jahren einem Krebsleiden erlegen. Zu den Gestorbenen, die mir nahestanden, gehören auch eine Reihe von Freunden, darunter die beiden Ängsten, die ich hatte. Die Beziehung zu anderen Menschen um einen organisiert sich in konzentrischen Kreisen. Es gibt den inneren Kreis der ganz nahen Beziehung und darum herum immer lockerere Verbindungen. Mein innerster Kreis hat sich so gelichtet, wie es sonst gewöhnlich nur bei Menschen der Fall ist, die ein sehr hohes Alter erreichen. In Gedanken beschäftige ich mich viel mit der Vergangenheit, und da für mich so wichtige Menschen gestorben sind, komme ich mir wie ein letzter Überlebender vor. Ich habe das Sterben meiner Eltern miterlebt. Meine Mutter habe ich bis zum Ende gepflegt. Ich war oft meinem Freund Klaus in seinen Krankheitszuständen nahe, wenn er von Herzattacken heimgesucht wurde. Und ich habe am Sterbebett meines Freundes Rolf gesessen. Das Sterben ist ein Teil des Lebens, ein wesentliches Stück unserer Erfahrung. Zu dem Menschen, der stirbt, habe ich noch eine ganz direkte Beziehung. Ich kann zu ihm reden, kann ihn berühren und dabei, selbst wenn sein Bewusstsein getrübt ist, immer noch annehmen, dass meine Äußerungen ihn erreichen. Der Tod führt den Menschen in ein uns unzugängliches Totenreich fort. Es heißt, der Tod gehöre als Gegenbild des Lebens zum Leben. Ich weiß nicht, ob dieser Gedanke jemanden tröstet. Mich nicht. Der Zustand des Gestorbenseins ist so anders, dass er der gedanklichen Bewältigung widersteht. Das ganze Ausmaß der Anfechtung wird mir deutlich, wenn ich, eigentlich immer wider Willen, das körperliche Schicksal meiner Gestorbenen mir vorstelle. Am Grabe meiner Eltern, das ich pflege, ist die Überlegung unabweislich, dass sie in dieser Erde zu Staub zerfallen werden oder schon zerfallen sind. Die Leiche meines älteren Bruders wurde verbrannt und die Asche im Umkreis seines Gartens in Spanien verstreut. Wie soll ich fassen, dass sich die Menschen, mit denen ich Jahre eng verbracht habe, in ein solches Nichts verwandelt haben? Der Widerspruch zwischen dem Erinnerungsbild der Person und der Vernichtung der Person ist unüberbrückbar. Staub und Asche, die können noch ein Gegenstand der Vorstellung sein, aber die Verbindung zwischen Staub und Asche und wohlbekannten Individuen herzustellen, weigert sich mein Kopf. Ich gehöre nicht zu denen, die die Teilnahme an Beerdigungen vermeiden, weil sich da die Vorstellung des toten Leibes als Gegenbild des lebendigen Menschen aufdrängt. Die Unmöglichkeit, eine Verbindung zwischen den beiden herzustellen, hat auch etwas Beruhigendes. Die Bestattung eines Toten ist seine Verbannung aus der Menschenwelt. Er hat keinen Platz mehr unter uns Lebendigen. Ich denke mir die Stadt, in der ich lebe, als einen doppelten Raum. Oben die Bühne der jeweils gerade Lebenden, die Minderheit, drunten die Toten, die Mehrheit. Ich gehe gern auf Friedhöfen spazieren, einerseits, weil sie wirklich friedlich sind, andererseits, weil es wohl tut zu wissen, dass das ehrgeizige Durcheinander und die gegenseitige Quälerei der Menschen für den hier liegenden Teil der Bevölkerung endgültig ein Ende hat. Sehr unangenehm ist mir der Gedanke an das enge, massenweise Zusammensein der Toten, wie in Beinhäusern oder Massengräbern. Das kommt vielleicht daher, dass ich auch im Leben eine Phobie vor großen Menschenansammlungen habe. Ich übertrage meinen Wunsch, allein gelassen zu werden mit den wenigen, die mir etwas bedeuten, auf das Totenreich, so als könnten hier noch alte Vorlieben verfolgt werden. Meine Toten sind mir entrissen worden. Entrissen sage ich deshalb, weil Menschen, mit denen ich eine sehr nahe Beziehung hatte, mir zwar einerseits als ganz unabhängige Wesen, andererseits aber auch als Teile meiner selbst erscheinen. Das auf Nimmerwiedersehen tut weh. Ubi sunt, wo sind sie, die Gestorbenen? Das ist die alte Frage, die sich auch mir stellt. Wo sind sie? So viel kann ich sagen. Die Toten sind in Träumen, Erinnerungen, Fantasien in höchst lebendiger Weise um mich. Ich kann mir sogar einbilden, dass ich jetzt nicht viel weniger Zeit mit ihnen verbringe als früher, wo sie noch da waren. Ich träume lange, romanhafte Sequenzen von Ereignissen. Meine Gestorbenen treten darin auf, als hätten wir neue Lebenssituationen zusammen. Nur manchmal ist der Traumgestalt ein leichter Zweifel beigegeben, ob es nicht doch nur ein Schämen sei. Vielleicht am häufigsten kommt mein jüngerer Bruder vor, der sich selbst getötet hat. Im Traum bin ich weniger vertraut mit ihm, als ich es in Wirklichkeit war. Er benimmt sich oft feindlich und setzt mir mit Worten zu, als gäbe es noch etwas zu bereinigen. Unsere Traumbegegnungen und Traumgespräche erinnern in nichts an unsere tatsächlichen Begegnungen und Gespräche, auch nicht an die der letzten Zeit, wo ich vergeblich versucht habe, ihn aus seiner Wahnwelt zurückzuholen und er aus einer schrecklichen Euphorie in eine noch schrecklichere Hoffnungslosigkeit fiel. Er lebte in einer anderen Stadt und war dorthin zurückgekehrt. Am Abend vor seinem Tod rief er mich an, nur um einen Dank zu sagen. Ich verstand nicht, dass es ein Abschied war, und als ich durch einen Freund von ihm am nächsten Tag die Mitteilung bekam, er habe sich in der Nacht die Pulsadern aufgeschnitten, war ich wie vernichtet. Ich hätte es nicht zulassen dürfen, so haderte ich mit mir. Bei der Selbsttötung eines nahen Menschen wird der scharfe Schmerz, den uns der Verlust eines vertrauten Wesens zufügt, nicht durch die Zeit gemildert. Mein Bruder ist viele Jahre tot, aber das Unfassliche, dass er sich das selbst angetan hat, bleibt ungelöst. Wenn ich von meinem Bruder träume und er mir so vorwurfsvoll entgegentritt, so kann es natürlich sein, dass sich darin mein Schuldgefühl äußert, ihm nicht genug beigestanden, nicht mehr zu seiner Rettung getan zu haben. Und ich lege mir nachträglich solche Erklärungen zurecht. Aber das Traumerlebnis ist ganz anders. Da ist der Bruder überzeugend gegenwärtig, ganz substanziell, er hat einen Willen, er hat Eigenarten. Unsere durch seinen Tod unterbrochene Beziehung wird auf eigentümliche Weise fortgesetzt, wie es mir immer so vorgekommen ist, als führte ich in meinen Träumen eine besondere Art von Leben. Ich erinnere mich an Szenen darin wie an wirkliche Szenen. Und so kommt es in der Beziehung zu meinem Bruder und anderen Gestorbenen scheinbar zu neuen Entwicklungen und Wendungen. Sie sind um mich, sage ich, auch wenn ich wach bin. Ich kann sie herbeirufen. Meist erscheinen sie ganz von selbst. Es bedarf nur einer Kleinigkeit, um die Gestalt vor mich hinzustellen. Der Name fällt, oder ich höre eine Stimme, die so ähnlich ist, sehe eine Bewegung, wie der Gestorbene sie ausgeführt hat. Oder es ist irgendein Gegenstand, ein Stuhl, auf dem jemand gesessen hat, ein Bild, das er gern gehabt hat. Mein Vater hatte als Ornithologe einen Feldstecher, der liegt in meiner Bibliothek. Wenn mein Blick darauf fällt, habe ich sofort eine Empfindung von der Existenz meines Vaters, die zuerst fast bildlos ist und sich dann verdichtet zu seinen Zügen, dem schmerzlichen Lächeln, bis schließlich aus dem Nichts die ganze hochgewachsene, schlanke Gestalt hervorgetreten ist. Ich bringe ihn dann in Verbindung mit den Vögeln, die er beobachtet hat. Und da mir, dem Nicht-Ornithologen, der Gesang der Vögel immer als das Lebendigste vom Lebendigen erschienen ist, teilt sich der Gestalt meines Vaters etwas von dem Glück mit, das ich empfinde, wenn ich beispielsweise durch ein offenes Fenster Vögeln zuhöre. Ich scheine dann zusammen, ja in völligem Einklang mit dem Toten, zu lauschen. Meine Mutter war Malerin, in meiner Wohnung hängen Bilder von ihr. Und in dem Augenblick, wo mein Blick auf einem davon verweilt, steht mir auch die Gestalt der Malerin vor Augen, wie sie vor der Staffelei steht, so als hätte sie nie ganz mit dem Malen aufgehört. Ich spreche oft mit den Gestorbenen, das heißt, ich rufe mir typische Ausdrücke eines Gestorbenen ins Gedächtnis samt seiner Stimme und Mimik und führe so ein Scheingespräch. Meine Erfahrung ist die, dass die innere Vorstellung lebendiger ist als die authentischen Zeugnisse. Ich brauche keine Fotos oder Tonbandaufzeichnungen, um den Menschen vor mir zu haben, der einmal war. Sie stören sogar. Nämlich, wenn die Zerstörungskraft des Todes damit widerlegt werden soll. Das Foto, die Tonbandaufzeichnung sind Festlegungen auf bestimmte Augenblicke in der Vergangenheit, während die inneren Bilder, die ich von einem Gestorbenen habe, beweglich und veränderungsfähig bleiben. So nötig mir der Umgang mit den Toten ist, so würde ich doch nur in wenigen Fällen die Rückkehr ins Leben wünschen. Denn wenn ich mir vorstelle, sie wären wieder da, so ergibt sich, dass mein Leben sich in einer Weise weiterentwickelt hat, die keinen Platz lässt für die Gestorbenen mit den Ansprüchen an mich, die sie einst hatten. Ich muss sogar sagen, dass das wahrhaftige Beisammensein, so schön es gewesen sein mag, immer ein Moment der Unvollkommenheit enthielt. Sei es, dass eine unterschwellige Spannung vorhanden war oder einfach wegen des Bewusstseins des schnellen Vorübergehens und der Sterblichkeit aller, die da beisammen waren. Das imaginäre Zusammensein mit Menschen, die nicht mehr am Leben sind, hat diese Mängel nicht. Ich kann es nach Belieben ausdehnen und verkürzen. Und die, die schon gestorben sind, stehen nicht mehr unter der Drohung, dass der Tod sie ereilt. Bei dem Bedenken gegenüber einer Rückkehr der Toten mache ich eine Ausnahme mit den guten Freunden, die ich verloren habe. Deren Fehlen habe ich nie aufgehört zu bedauern. Und wenn es eine Auslösung aus dem Totenreich gäbe, so könnte ich mir sehr wohl denken, dass sie wieder da wären und wir einfach da weitermachten, wo wir aufgehört haben. Die beiden, von denen ich spreche, kannten einander gut. Der eine, er hieß Klaus, war ein früh pensionierter Beamter, der das Leben eines schönheitsliebenden Privatiers führte. Immer voller Begeisterung und immer voller Wohlwollen für jeden, der etwas produzierte, was anderen gefallen könnte. Er war, wie gesagt, herzkrank und ich unterschätzte das. Er, der Literaturliebhaber, hatte selbst in Aussehen und Auftreten so viel von einer dichterischen Erfindung, dass ich gar nicht auf den Gedanken kam, er könne in einem ganz normalen Sinn an einer tödlichen Krankheit leiden. So war ich tief schockiert, als ich erfuhr, er sei plötzlich gestorben. Eine Freundin war zu der Stunde bei ihm. Sie mahnte ihn, vom Bett aufzustehen und den Tag zu beginnen. Und indem er ihr eine Kusshand zuwarf, soll er umgesunken sein. Ich erfuhr dies in Wien, wo ich den gemeinsamen Freund Rolf besuchte. Dieser war dort Professor für Gesang. Wir setzten uns zusammen und erzählten uns hin und her, um uns zu trösten, Anekdoten von unserem Klaus, bis es uns beiden so vorkam, als sei er hier im Ausland unter uns. Dieser Freund Klaus hat mich bis heute immer weiter begleitet. Wenn ich schwunglos bin, mir eine Begeisterung fehlt, stelle ich mir ihn vor, wie er entzückt über einen Gedichtvers oder die Erinnerung an einen schönen Raum oder ein Bild vom Tisch aufspringt und nach den richtigen Worten ringt und alle ansteckt mit seinem fast kindlichen Enthusiasmus. Mein Freund Rolf war mein Mentor in Fragen des Gesangs. Er beriet mich bei Aufführungen meiner Musik. Es war kurz nach einem Konzert, welches er noch mit seinem Rat begleitet hatte, dass er sich zum Sterben niederlegte. Er tat das ganz bewusst. Er habe mit 75 ein Recht dazu, sagte er. Ich beschwor ihn, mich nicht im Stich zu lassen, sagte ihm, dass ich ihn brauchte und wir noch viel zusammen tun könnten. Aber er hatte beschlossen, der quälenden Krankheit, die ihn befallen hatte, nicht mehr zu widerstehen. Ich hielt meinem Freund Rolf die Grabrede, so als gäbe es den toten Leib nicht, sondern nur das Individuum, wie es in meiner Erinnerung bestand. Diesen Freund, von dem ich nur uneigennützigste Unterstützung erhalten habe, habe ich zu meinem persönlichen Heiligen erwählt. Vor Konzerten rufe ich ihn an und bitte ihn um seine wohltätige Anwesenheit. Ich weigere mich zu glauben, dass er mit seinem Wissen, seinem Charme, seiner Menschlichkeit in einem Erdloch verschwunden und von diesem ganz und gar verschlungen worden ist. Meine beiden Arten, an die Toten zu denken, einerseits an die lebendigen Gestalten um mich, andererseits an die zerfallenen toten Körper in der unterirdischen Verbannung, sind unvereinbar. Zu verbinden wären sie nur durch religiöse Spekulation, zu der ich neige, der ich aber misstraue. Ich versuche mich an meine Erfahrung zu halten und alles, was darüber hinausgeht, als Geheimnis offen zu lassen. Ich habe mich mit Ideen von Hades, Hölle und Himmel, von Ätherleib und Astralleib befasst. So faszinierend diese Hinweise auf eine Jenseitswelt sind, so komme ich doch dabei über eine Fremdheit nicht hinweg. Meine Verstorbenen um mich haben nichts Geisterhaftes. Sie sind die, die sie waren, und es fehlt ihnen nichts. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie meine Hilfe bedürfen. Vielmehr sind sie in dem Sinne beneidenswert, dass sie die große Prüfung bestanden haben, die mir noch bevorsteht. Ihre Erscheinung ist wohltätig für mich, eine Bereicherung. Es mag sein, dass ich es mir zu leicht mache, wenn ich sie, um sie in meiner Nähe zu haben, zu mir zitiere. Es kann sogar sein, dass ich bei dem Herbeirufen der Toten einem literarischen Prinzip folge, nämlich die Fantasie in der Vergangenheit nach Stoff suchen zu lassen, wie etwa ein Romanschriftsteller das tut. Wie viel Literatur ist in Wahrheit Totenbeschwörung? Auf jeden Fall macht die Aufnahme der Verbindung zu ihnen keine Mühe. Ich muss keine Opferzeremonien dazu vollbringen. Ich weiß nicht, wo meine Toten sind, wenn sie nicht bei mir sind. Es mag sein, dass sie nur Projektion meines Gehirns sind. Wenn ich es recht bedenke, so ist das, was mir wie ein neuer Aufschluss über die Toten vorkommt und von mir dann als Weiterentwicklung ausgelegt wird, vielleicht nur die Ergänzung meiner Erinnerungen an sie, zu der es kommt, weil ich mich grüblerisch zu sehr mit ihnen befasse. Im Traum enthüllt einer von ihnen eine ganz neue Seite, verrät zum Beispiel eine Eifersucht auf mich, dann erscheint mir das als etwas ganz Neues. Aber in Wahrheit ist es wohl ein von mir vergessener Zug, der nun wieder zum Vorschein kommt. Habe ich noch etwas mit den Toten zu tun, aber sie nichts mehr mit mir? Wenn sie Projektionen meines Gehirns sind, dann werden sie, wenn mein Gehirn stirbt, mitsterben. Gewissermaßen einen zweiten Tod. Wie immer man sich das Reich der Toten vorzustellen hat, ich würde es mir als ein Reich der Ruhe wünschen. Alle Jenseitsschilderungen widerstreben mir, wo Strafen und Belohnungen ausgeteilt werden, wo der Lebenskampf nur noch ein Stück erbitterter weitergeht. Das eine Lebensexperiment und der tägliche Kampf gegen Angst und Verzweiflung reichen mir. Wenn ich den eigenen Glückserfahrungen trauen darf, dann kann das höchste Glück nur in der Aufhebung der Individualität liegen. Den Weg zur Einheit suchen und keine fruchtlosen Spekulationen anstellen, das schwebt mir als spirituelle Entwicklung vor. Der Umgang mit den Toten hat auch den Sinn, uns daran zu erinnern, dass wir als Lebende noch andere Aufgaben haben als nur Lebenssicherung. Bei meinen beiden Brüdern habe ich das Gefühl, dass sie zu früh weg mussten. Bei meinen Freunden habe ich das Gefühl, dass sie das für sie Erreichbare erreicht hatten. Sie erscheinen erlöst, aber nicht durch den Tod, sondern weil sie es schon vorher waren. Nichts erstrebenswerter als das, Erlösung bei lebendigem Leib. Wenn das nicht möglich ist, wenigstens eine Beruhigung und ein Einswerden im Jenseits. Die Erscheinung der Gestorbenen bleibt ein Rätsel, das ich nicht auflösen kann. Wenn sie in ein nicht individuelles Reich der Ruhe eingegangen sind, wie ich es für wünschbar halte, müsste eigentlich, so wie die Körper zerfallen, die Erinnerung an sie verblassen und vergehen. Und ich könnte mir sogar die Frage stellen, ob ich es bin, der sie nicht in Ruhe lässt. Ich habe aber keinen solchen Gewissenskonflikt, denn sie scheinen ja leicht und gern zu mir zu kommen. Menschen, die in meinem Leben eine Rolle gespielt haben und daraus verschwunden sind, ohne gestorben zu sein, also in einem anderen Zusammenhang irgendwo existieren, sind mir viel weniger präsent als die Toten, von denen der Entwicklungsgang mich eben nicht innerlich getrennt hat. Und wie wäre es, um die Nähe der Toten zu erklären, mit der Vergeistigung der Materie, in dem Sinne, dass alles aus allem werden kann und es ein Elementarreich der Urbilder gibt, aus dem die Natur wieder neue Formen kreiert. Im ewigen Kreislauf wird der Stoff umgeformt, woraus sich die Hoffnung nähren könnte, die Toten nur verwandelt immer noch um sich zu haben. So könnte beispielsweise eine nicht bloß materielle Verwandtschaft zwischen dem Menschen und dem Rosenstrauch hergestellt werden. In der feinsten Weise hat sich der von mir hochgeschätzte Bauerndichter Christian Wagner in solchen Fantasien ergangen. Den Rosenstrauch habe ich von ihm, denn bei ihm heißt es: Kannst du wissen, ob von deinem Hauche nicht Atome sind am Rosenstrauche? Hier wird zwischen Leben und Tod gar kein Unterschied gemacht. Alles verwandelt sich in alles. Und die Gestorbenen sprechen verpflanzlicht zu uns. Sind's meine Lieben, die, ach längst begraben, in diesen Düften Fühlung mit mir haben? Der Dichter formuliert es vorsichtigerweise als Frage. Es ist ein schöner Glaube, dem ich gern auch ein bisschen nachhängen will. Denn jede Idee muss willkommen sein, die über die krasse Andersheit des Todes hinweghilft. Eine solche Glaubensanwandlung erlöst mich allerdings nicht auf Dauer von der Not, die ich mit dem vollständigen Verschwinden mir lieber Menschen habe. Denn wenn ich bedenke, was sie alles waren, wenn ich sie mir mit ihrem persönlichen Habitus, mit all ihren Besonderheiten vergegenwärtige, dann bin ich sofort wieder unfähig zu denken, dass dieses Individuum gänzlich ausgelöscht ist. Und die Natur, die für diesen Verlust das Äquivalent eines Rosenstrauches oder eines Fliederbusches gibt, scheint mir eine unzulässige Reduktion vorzunehmen. Die Toten rufen mich, ist ein zu starker Ausdruck. Aber dadurch, dass mein Kopf sich so viel mit ihnen befasst, gerate ich, wenn man das so sagen darf, in ihren Bannkreis. Oft scheint es, als hätten sie auf ihrer Seite ein Übergewicht, das an mir zöge, und als würde die Trennwand zu ihrer Sphäre durchlässiger. Das sind nur metaphorische Ausdrücke für Stimmungen, die ich in bestimmten Augenblicken habe. Dann könnte ich durchaus die auch biblische Mahnung beherzigen, die Toten sich selbst zu überlassen und mich an die Lebendigen zu halten. Zumal alles Nachdenken über die Zustände jenseits des Todes ergebnislos bleiben muss. Manchmal gehe ich so weit, mich zu fragen, wenn ich tot bin, geht es dann anderen Menschen mit mir wie mir mit meinen Toten? Das heißt, wird es mir gelingen, in wohltuender Weise um sie zu sein? Das ist eine etwas kokette Fragestellung. Aber wenn ich bedenke, wie gut mir der Umgang mit den Gestorbenen tut, bis zu dem Grade, dass ich mich durch sie ermuntert und beschützt fühle, so könnte es doch ein kleiner Ehrgeiz sein, anderen, die länger leben werden, wiederum diesen posthumen Dienst zu leisten. Jedenfalls fühle ich mich sehr aufgelegt dazu. Die Toten sind gegenwärtig. Der Schriftsteller und Komponist Michael von Posa über seinen Umgang mit Verstorbenen. Die Musik zur Sendung hat der Autor selbst komponiert und aufgenommen. Gespielt haben der Pianist Rochus Holewig und der Cellist Dietrich Panke.